hängt das Folgerichtling baumelt am Baume. Begessen mit Bällen, Granaten und Ängsten. Jemande bekamen Lachzwang vom Sachzwang. Folgerichtling, stramm umwunden. Der erhängte Folgerichtling führte viel Freunde vor rückwärts zu Orden, Schwarzgeld und Posten. Menschen überwand er mit windigem Winden. Folgerichtling, stramm umwunden. Der erhängte Folgerichtling hat Hände von Kruppstahl. Krähe sät betongraue Saat in blühende Länder. Mein Bauch voll, meinem Knochen, Herzen und Seelen. Folgerichtling, stramm umwunden. Der erhängte Folgerichtling als Leiche noch nützlich. Zahle singt so Gesang von Härte und Fortschritt. Sein Grab kommt, bemurmelt Zwingsal ewiger Wahrheit. Folgerichtling, stramm umwunden.